Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Beruf, Arbeitsplatz. 1. Wie können Berufe klassifiziert werden? Man unterscheidet zwischen körperlicher und geistiger Arbeit. Bei körperlichen Arbeiten denkt man zuerst an Tätigkeiten auf der Baustelle oder im Handwerk, die Kraft und Ausdauer fordern. Zu dieser Kategorie gehören zum Beispiel Tischler, Elektriker, Maurer, aber auch Trainer, Techniker, Schlosser oder Dachdecker. Wenn man geistige Arbeit macht, sitzt man den ganzen Tag am Schreibtisch, arbeitet überwiegend am Computer im Büro. Typisch ist, dass man eine Präsentation erstellt, unterrichtet, Kunden telefonisch oder online betreut. Geistige Arbeit kann nicht weniger anstrengend und fordernd sein als eine körperliche Tätigkeit. 2. Wie läuft ein Vorstellungsgespräch ab? Das Vorstellungsgespräch beginnt meist mit einem Smalltalk. Hier sollte man freundlich antworten und ein bisschen plaudern. Zum einen für Sympathiepunkte und zum anderen, um sich selbst zu entspannen. Dann stellen sich die Gesprächsteilnehmer jeweils kurz einander offiziell vor. Man wird gefragt, was man schon über das Unternehmen weiß, warum man sich auf diese Stelle beworben hat, etc. Auf diese Fragen sollte man gut vorbereitet sein. Neben den beruflichen Qualifikationen ist der Personaler auch an der Persönlichkeit des Bewerbers interessiert. Schließlich werden organisatorische Sachen geklärt. Dazu gehört, wie hoch das Gehalt ist und wie viele Urlaubstage es gibt. 3. Werden Frauen heutzutage auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert? Jein. Vielleicht weniger als vor 20 Jahren. Obwohl sie heute häufig die gleichen Qualifikationen besitzen wie ihre männlichen Kollegen, werden sie doch schlechter bezahlt. Zentraler Grund dafür sind Diskriminierungen, nach denen die Arbeit einer Frau immer noch als minderwertiger angesehen wird. Dem Klischee nach sind Frauen schlechter gebildet und körperlich weniger belastbar. Ein weiterer Grund für die schlechtere Bezahlung von Frauen ist, dass die typisch weiblichen Berufe meist zu den Berufen mit den geringsten Verdienstmöglichkeiten zählen. Frauen sind generell unflexibler als Männer. Die meisten sind froh, wenn sie eine Stelle gefunden haben. 4. Wie sieht für Sie der ideale Chef, die ideale Chefin aus? Ganz gleich, ob ein Chef oder eine Chefin, diese Person muss wegen ihrer fachlichen Qualifikation Respekt vor mir haben. Das erscheint mir wichtig. Sie sollte eine ausgeglichene Persönlichkeit haben und ein neugieriger und dynamischer Mensch sein, der nicht vor Herausforderungen zurückschreckt. Der ideale Chef ist außerdem korrekt und streng, auch wenn es den Angestellten nicht beliebt. Aber er darf seine Mitarbeiter nicht als Sklaven betrachten und sie immer Überstunden machen lassen. Schließlich darf er nicht launisch sein und Privates mit Geschäftlichem verwechseln. Wenn er so beschaffen ist, sagt keiner etwas Schlechtes hinter seinem Rücken. 5. Was war der Traumberuf Ihrer Kindheit? Ich wollte Balletttänzerin werden, mein Bruder Müllmann. Ich denke, das sind typische Traumberufe für Kinder mit 5 Jahren. Sie verkörpern klassische weibliche und männliche Tätigkeiten, mit denen sich kleine Mädchen und Jungs identifizieren können. Die Liebe für Tanz ist bei mir immer noch da, aber nur als Freizeitbeschäftigung. Jahre danach entdeckte ich die Schönheit des Lehrerberufs. Ich schätzte die Intelligenz meiner Lehrer und die Art und Weise, wie sie mit den Kindern umzugehen wussten. Sprachen haben mich immer angezogen, und als ich Englisch und Deutsch schon ziemlich gut beherrschte, wollte ich etwas Richtung Dolmetschen oder Übersetzen machen. Ich habe jetzt vor, BWL zu studieren und hoffe, aus meinen Sprachkenntnissen Nutzen ziehen zu können.